große Krabbe auf zwei Beinen, wo der Wind weht so slow. Ich chill im Norden, wo der Tempel steht, in Amazu führt, wo es nie still geht. Ich hab eine Peitsche, damit pieke ich die Pekowischer, die uns stören. Also Bros, komm nicht hierher, wir peitschen euch zugrunde. Stoßen mit ihren Wurzeln. Großer Fuß wie Bigfoot. Monster stinken schlimmer als mein Hoden, wie Hodenmonster. Wie Abidolls Tanz, Spuken im Schatten. Poisonous, tot, fuck, plopp, du wirst voll gerotzt mit Froschschleim. Also Bro, komm nicht hierher. Karakase springen, Regenschirme fliegen. Erst lachen sie, dann wollen sie mich kriegen. Also komm nicht hierher, wir alle ficken euch zugrunde. Ufo schreie, yo, was geht ab, Amazu Crew? Sie sagen, mach Platz, hier ist unser Mob-Dschungel, so wir wollen unsere Ruhe haben hier beim Camp. Hydras von mir stinken wie Schwester beim Scheißen, 14 von denen auf dem Feld und du hast kein Geld. Du findest keine Lücke, die Wurzeln kommen aus dem Boden und ficken dich, wenn du kommst. Kapaplanscht im Wasser, mach Platz. Blob, Dudo, Nachttischlampen hüpfen, yeah. Wir sind geil. Amazu bei Nacht, Mond so hell. Monsterparty Rock, du weißt, wenn du auf ein Peko kommst, wirst es ausgepeitscht, die Krabben haben Peitschen. Körper planscht im Wasser. Was geheim ist, die Fireloks hier kommen, um uns zu verteidigen. Die haben eine Knarre, Peng Peng. Und du hast ein Loch, ein Loch. Und nageln wir dich an unsere Bürotür im Tempel von Amazu. Wir sind die Amazu-Crew, uns Akkulten, die hier jeden Tag durch wollen. Scheitern immer. Du kommst hier nicht rein, Digga! Für dich, Digga. Also bleib draußen in dieser Runde.